Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 494 an Goethe, Jena, den 27. August 1798. Zwei Bogen machen freilich einen starken Rechnungsfehler, der auch für die künftigen Missionen ein bedenkliches Omen gibt und mehr Vorrat an Manuskript nötig machen dürfte. Für den Anfang ist es übrigens recht gut, dass man dem Publikum mehr geben kann. Sollten Sie aber etwas anderes substituieren können als Niobe, so wäre es wohl gut, denn außerdem, dass die plastischen Artikel am wenigsten zu der Menge sprechen und am meisten bei dem Leser voraussetzen, so fürchte ich, dass Sie in den folgenden Stücken das Verhältnis nicht wohl fort beobachten können. Ob nicht vielleicht Ihr Aufsatz über die Methode bei Naturwissenschaften dazu genommen werden könnte? Das sind Betrachtungen, die ich nur in der Eile anstellen kann, denn ich muss den Boten abfertigen. Das Wetter ist seit vorgestern hier ganz unerträglich, dass wir in unserer windigen Wohnung uns beinahe in ein geheiztes Zimmer einschließen müssen. Indessen geht die Arbeit ganz leidlich vonstatten und ich werde Ihnen ehestens etwas produzieren können. Leben Sie recht wohl mit Meiern. Könnten Sie uns nicht die Memoir von Cloris verschaffen? SCH